Hättet ihr gerne Gold Sievers? Ja, klar. Ja, natürlich, super. Klasse. Der Regisseur im Studio sagt, bitte seid jetzt leise. Die Kamera läuft und die Lichter sind an. Die Türen werden zugesperrt und keiner darf mehr rein. Denn alles, was passiert, ist streng geheim. Die Spione von der Konkurrenz sind ganz schön sauer. Sie hätten so gern den neuen Star gesehen. Das soll ein toller Bursche sein, den alle Mädchen lieben. Ein Superman, knallhart und ohne Furcht. Er ist Sandman für alle Fälle, Spannung ist jetzt angesagt. Conny M. heißt der Junge, sein Typ ist gefragt. Er springt vom 100-Meter-Brett und lächelt wie Madonna. Sein Auto fährt mit Cola statt Benzin. Er reitet wie ein Cowboy und keiner holt ihn ein. Doch alles, was passiert, ist noch geheim. Er ist Sandman für alle Fälle, Spannung ist jetzt angesagt. Conny M. heißt der Junge, sein Typ ist gefragt. Keine Brücke ist zu hoch für ihn, er springt einfach runter. Wenn es brennt, ist Conny M. schon da. Sein Schleudersitz im Flugzeug ist ständig in Gebrauch. Und Synthesizer spielen kann er auch. Die Spione von der Konkurrenz, die wollen's jetzt wissen. Sie klettern schnell aufs Dach und gucken rein. Und sieh da, der Stuntman für alle Fälle ist bloß Conny Meinzelmann. Ein Superstar für Kinder, die Werbung fängt jetzt an.